Drittens, die Verstockung des jüdischen Volkes als künstliche Triebfeder der Handlung. Aus dem wohlüberlegten Entschluss der Evangeliendichter, die zu ersinnende christliche Philosophie-Religion als Weiterbildung der monotheistischen jüdischen Religion erscheinen und dementsprechend Jesus als Judenrabbi auftreten zu lassen, ergeben sich für uns in der Rolle als Nachdichter hinsichtlich des dichterischen Handlungsverlaufes folgende Erwägungen. Jesus, der Held unseres Dramas, ist dazu ausersehen, im Auftrage Gottes die neue Sittlichkeit zu verkünden. Da erhebt sich für uns als Nachdichter eine Schwierigkeit. Hat nicht derselbe Gott, Yahweh, bereits vor alters durch Moses und die alten Propheten seinen auserwähltem Volke seinen Willen mitgeteilt? Eigentlich kann doch Gott jetzt plötzlich durch Jesus keine völlig andere Willensmeinung offenbaren als früher durch Moses. Denn Yahweh ist doch kein wankelmütiger Charakter. Was folgt hieraus für uns? Uns Nachdichtern bleibt gar nichts anderes übrig, als Jesus prinzipiell auch das alte jüdische Gottesgesetz anerkennen zu lassen. Wir können nicht umhin, im Evangelium an einigen Stellen die ewige Gültigkeit des alten Gesetzes proklamieren zu lassen. Wir tun das umso lieber, als wir einige Gebote des alten Gesetzes nach erfolgter christlicher Umprägung sehr gut in unserem neuen System verwerten können. Fasten, Messeopfer, Sonntag, Sabbat und so weiter. Selbstverständlich müssen diese Kundgebungen zugunsten des alten Gesetzes mehr im Hintergrunde bleiben. Im Vordergrunde hat die Verkündigung der neuen Lehre zu stehen. Dass wir in der angenommenen Rolle als Nachdichter der Evangelien auf diese Weise Widersprüche auch in der Lehre Jesu schaffen, darf uns als eifrige Taktiker des absichtlichen Widerspruches wenig kümmern. Aber wie die Notwendigkeit der neuen Ethik begründen, ohne die alte ganz preiszugeben und bloßzustellen? Nun, man erklärt ganz einfach, die neue Sittlichkeit stehe prinzipiell gar nicht in einem absoluten Gegensatz zum Gesetz des Moses, sondern sei lediglich und richtig verstanden das gereinigte, wiederhergestellte, recht ausgelegte göttliche Gesetz des alten Bundes. Menschen, zumal die Pharisäer, so lassen wir Jesus erklären, hätten das gute alte Gesetz aus Unverstand und Bosheit teilweise veräußerlicht und teilweise durch neue Auflagen beschwert. Die neue Lehre sei im Grunde genommen nur die notwendige Wiederherstellung beziehungsweise sei erst die rechte Erfüllung des Altgesetzes. Aus solcher Sachlage heraus, die prinzipielle Anerkennung des alten jüdischen Gesetzes, ergibt sich wieder zwangsläufig, dass wir unseren erdichteten Rabbi Jesus seine Prophetenlaufbahn unbedingt damit beginnen lassen müssen, sich vorläufig mit seiner Verkündigung an sein Volk, an seine jüdischen Glaubensleute zu wenden. Seine Parole muss vorläufig lauten: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wie historisch echt klingt solche Parole, wird diese Stellungnahme des frommen Rabbis von allen Lesern unserer Dichtung nun empfunden werden, denn solche Situation erscheint ungemein sachgemäß und psychologisch durchaus verständlich, mit einem Wort, geschichtlich echt. Es versteht sich, dass wir Jesus gegen die Pharisäer als angebliche Vermanscher und Verflacher und Verfälscher des guten alten Gottesgesetzes kräftig wettern lassen. Wieder türmt sich eine Schwierigkeit. Wir stehen als Nachdichter sozusagen an einem Scheidewege. Wie sollen wir jetzt das Jesus-Drama weiter verlaufen lassen? Sollen die Juden Jesus und die neue Lehre annehmen oder verwerfen? Sollen wir den Weiterverlauf der Handlung so gestalten, dass Jesu Werben unter den Juden Erfolg, etwa gar großen Erfolg hatte? Das gäbe schon rein dichterisch gesehen kein gutes Drama. Und welchen Weg wir einschlagen, unterliegt durchaus nicht mehr unserer Wahl. Gemäß der Grundidee des Dramas ist es vorherbestimmt, welches Ende die Laufbahn Jesu nehmen soll und muss. Unser Held muss den Sühnetod erleiden. Aber nicht etwa durch Selbstmord, sondern Jesus muss durch andere, eben durch die Juden, ans Kreuz gebracht werden. Die Handlung unserer Dichtung muss also so gestaltet werden, dass dies Ende am Kreuz folgerichtig aus der Gesamtsituation herauswächst. Wir sehen ein, dass Jesus mit seiner Werbung bei den Seinen auf keinen Fall größere Erfolge erzielen darf. Denn die Seinen müssen ihn ja am Ende verwerfen und töten. Unser Prophet muss notgedrungen mit seinem heißen Bemühen bei den Juden aufs Ganze gesehen einen ausgesprochenen Misserfolg ernten. Er muss insbesondere bei den jüdischen Oberen, Hohepriester, Pharisäer, Schriftgelehrte, prinzipielle Ablehnung erfahren. Denn im anderen Falle würde man den erfolgreichen Propheten nicht verurteilen und hinrichten lassen, sondern ihn womöglich zum Hohepriester machen. Er muss aber hingerichtet, also abgelehnt werden. Unsere dichterische Aufgabe lautet jetzt: Wie motivieren wir die nötige schroff ablehnende Stellungnahme der Juden, zumal der jüdischen Obrigkeit? Sehr einfach. Jesus muss sich mit Gewalt seine Landsleute, besonders die frommen Juden, zu Feinden machen. Wie erreicht er das? Man lässt unter anderem Jesus und seine Jünger ostentativ einige Gesetzesvorschriften zweiten Ranges, sogenannte Zeremonialgebote, übertreten. Unser Held vermag natürlich als Gottes Sohn auch die aufsehenerregendsten Wunderheilungen zu vollbringen. Im wirklichen Leben könnten solche Taten in Galiläa und Judäa nur dazu beitragen, ungeheure Freude und riesigen Beifall unter allen Juden zu wecken und solchen Wundertäter Anhänger in Massen zu verschaffen. Das aber darf auf keinen Fall eintreten. Jesus muss sich Feinde machen, und gerade bei frommen Juden muss er Anstoß erregen, trotz seiner Wunder. Wie macht man das bloß? Wir lassen einfach unseren Helden viele solcher Heilungen gesetzeswidrigerweise am heiligen Sabbat verrichten. Das erregt bei allen Frommen prompt böses Blut. Außerdem lassen wir Jesus und die Jünger vor aller Augen die Fasten- und Reinigungsgebote in den Wind schlagen. Wenn der Wundertäter, der Wunderarzt, nun sogar noch bei seinen Heilungen gotteslästerliche Äußerungen verlauten lässt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist das Maß bald übervoll. So also schafft man dichterisch die nötigen Feinde. Dichterisch haben wir jetzt schönstens motiviert, warum dieser große Wundertäter tatsächlich am Ende seiner Laufbahn so wenig wirkliche Anhänger und so furchtbar viele Feinde besitzt. Da die Jesusgeschichte historisch echt klingen soll, muss man immer noch den nötigen Einwand gelten lassen, dass Jesus trotz der Missachtung einiger Zeremonialgebote eine zahlreiche Anhängerschaft in seinem Volke finden könnte. Ja, dass seine Werbung für die neue Sittlichkeit des Reiches Gottes vielleicht ungeahnte Erfolge zu zeitigen vermöchte. Man bedenke, was dieser Prophet in unserer Dichtung natürlich alles kann und leistet. Er heilt nicht nur eine Unmenge Kranke, er glänzt auch als gewaltiger Zauberer in manch anderer Hinsicht. Beispielsweise speist er mit wenigen Broten 5000 Hungernde. Er stillt den Sturm und weckt sogar Tote auf. Da könnte ihm doch im wirklichen Leben mancher eine kleine Gesetzesübertretung nachsehen und verzeihen und Anhänger werden. Und gerade das darf auf keinen Fall in größerem Maße eintreten. Vor allem die Obrigkeit muss Jesu erbittertster Feind sein und bleiben und sollte dieser Wundertäter die Toten zu Tausenden auferwecken. Die Pharisäer müssen seine Feinde bleiben, weil sie diesen Jesus unbedingt, so verlangt es die dichterische Grundidee, kreuzigen müssen. An sich wäre es ja verständlich und menschlich und im wirklichen Leben sogar höchstwahrscheinlich, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrter sich mit der Bitte an den Wundermann wandten, er möge doch auch sie selbst oder einen ihrer Angehörigen von schwerer Krankheit heilen. Aber als Dichter müssen wir hart sein und dürfen prinzipiell nicht zulassen, dass unser Held unter der jüdischen Obrigkeit Freunde gewinnt. Höchstens können wir einen Nikodemus im Verborgenen bei Nacht mit Jesus disputieren lassen. Und auf dem Papier können wir auch ruhig einmal ganz unverbindlich einfließen lassen, auch viele Pharisäer glaubten an ihn. Solche Angabe macht sich sehr gut, auf dem Papier nämlich. Nein, im Prinzip bleibt es dabei, diese Generation der Juden muss ungläubig, das heißt feindlich zu Jesus stehen. Doch immer noch nicht haben wir die Schwierigkeit behoben, wie wir solch prinzipielle Ablehnung und Feindschaft dichterisch motivieren sollen. Da kommt uns ein prachtvoller Einfall. Wir dekretieren als Dichter Folgendes: Der tiefe Grund der wesenhaften Jesus-Feindschaft des Judenvolkes sei in der allgemeinen seelischen Verstocktheit zu suchen. Um klar zu sehen, was hiermit gemeint ist, decken wir sogleich noch eine weitere, verwandte künstliche Triebfeder der dramatischen Handlung auf.